Impuls. Nachdruck. Dank der sprachlichen Gestaltungen aus meiner Hand erfahre ich Lektion für Lektion, was ich zu sagen habe und was ich besser sein lassen soll. Wesentliches wird so bei Gelegenheit von mir aufgegriffen und benannt, weil mein Leben das hergegeben hat. Vieles habe ich so aufheben können, das nachteilig für mich gewesen ist. Mit der Dauer eines Bestehens davon habe ich erfahren, was ich für mich tun möchte. Das habe ich mir erhalten. So habe ich meine Dinge vor ihrem frühzeitigen Vergehen bewahrt. Gelernt habe ich so manches dabei. Selbst die unbedeutendsten Lektionen haben mir etwas von meinem Wesen aufgezeigt, das nennenswert ist. Was, objektiv gesehen, an mir verkehrt ist, habe ich mit der Zeit herausgefunden. Etwas davon habe ich schon ausgemerzt.